brennen Kanonen. Am blutgeschlagen ist gefallen ein Adlergeist. Mit Blut bedeckt so rot, man nach der Tod. Am blutgeschlagen ist gefallen ein dann hört man so.